Anschlag mit Mussolini. Von April bis Juli 1943 hielt ich mich auf dem Berghof auf. Ganz so unbeschwert wie im letzten Jahr verging die Zeit diesmal nicht. Hitler umgab sich nur noch mit seinem engeren Kreis, traf die wichtigsten verbündeten Staatsmänner vornehmlich auf Schloss Klessheim. Neben Mussolini und Horthy empfing er Vertreter Norwegens, der Slowakei, König Boris von Bulgarien, Ion Antonescu aus Rumänien und den französischen Politiker Pierre Laval. Die Zeiten, in denen eine weitläufige Schar von Gästen auch aus Evers Bekanntenkreis den Berghof bevölkerte, waren vorbei. Gern gesehene Besucher blieben allerdings die Speers. Hitler liebte weiterhin die Gespräche mit Albert Speer über architektonische und städteplanerische Fragen. Man konnte meinen, die alliierten Luftangriffe seien nichts weiter als nur der willkommene Auftakt für all die wunderbaren Neugestaltungen der Städte, die die beiden entwickelten. In Speer fand Hitler eine ideale Ergänzung, jemanden, der fähig war, genau die Visionen zu erfassen und umzusetzen, die er auf diesem Gebiet hatte. Wenn Hitler sich gemeinsam mit dem Generalbauinspektor in Plänen und Zeichnungen vergrub, war er meistens guter Laune. Für diese Fähigkeit, den Chef aufzuheitern, schätzten wir vom Begleitkommando Speer. Ansonsten aber kam er uns immer recht eigentümlich vor, ein wenig spinnert eben, wie Künstler zu sein pflegen. Anfang Juli trat Hitler die Rückreise in die Wolfschanze an. Zur gleichen Zeit begann unter dem Decknamen Zitadelle die groß angelegte Sommeroffensive im Osten und für mich der Urlaub. Die Wahl des diesjährigen Ferienortes hatte ich schon vor einiger Zeit getroffen. Niedersee in Masuren. Ich traf in Berlin meine Frau und wir fuhren mit dem Nachtzug nach Rastenburg. Zuvor hatte ich die Kameraden über unsere Ankunft informiert. Jemand von der Fahrbereitschaft der Wolfschanze holte uns vom Bahnhof ab und brachte uns nach Niedersee. Der Chauffeur fuhr zurück ins Führerhauptquartier und Gerda und ich verbrachten 2 Wochen Urlaub in der Gegend, die ich auf den zahlreichen Autotouren mit den Kameraden für uns erkundet hatte. Wir unternahmen Bootsfahrten, gingen viel schwimmen und genossen die Annehmlichkeiten des Hotels, in welchem zufällig auch eine Reihe bekannter deutscher Schauspieler weilte, unter ihnen der große René Deltgen. Wie wir herausfanden, wurde in dieser Gegend gerade ein Uferspielfilm gedreht. Nach 2 Wochen war unser Urlaub in Masuren vorbei und die Sommeroffensive gescheitert. Den russischen Einbruch in die deutsche Südfront, den Kursker Bogen, hatte man nicht rückgängig machen können. An allen Fronten auf sowjetischem Gebiet begann der Rückzug. Ich fuhr mit Gerda zunächst zurück nach Berlin, verbrachte dort noch die letzte Woche meines Urlaubs und feierte meinen 26. Geburtstag. Anschließend ging es zurück in die Wolfschanze. Ich ließ mir berichten, was während meines Urlaubs vorgefallen war. Ausnahmslos schlechte Nachrichten. In Sizilien waren alliierte Truppen gelandet. Mussolini war abgesetzt und auf Befehl von König Viktor Emanuel III. Festgenommen worden. Ein Umsturz hatte in Italien stattgefunden, dazu ein vernichtender Luftangriff auf Hamburg, bei dem die Stadt mit rund 1000 Bombern in Schutt und Asche gelegt wurde. Die Stimmung war gereizt. Hitler schimpfte unablässig auf die Luftwaffe, forderte die sofortige Verstärkung von Flak und Luftabwehr. Anfang September kapitulierte Italien. Am italienischen Soldaten hatte Hitler nie ein gutes Haar gelassen. Er pflegte zu sagen, »Der beste Soldat hat sich mit dem schlechtesten zusammengetan.« Deutsche und französische Soldaten hielt er für die fähigsten. Den Engländern gestand er jedoch zu, als einzige Nation Kolonien führen zu können. Ich bekam nur am Rande mit, wie Hitler Prinz Philipp von Hessen, den Schwiegersohn des italienischen Königs, verhaften ließ. Mussolini konnte schließlich durch ein SS-Sonderkommando befreit werden. Später wurde er als Führer der italienischen Sozialrepublik von Hitler wieder ins Amt gerufen. Am 14. September 1943 empfing Hitler den befreiten Mussolini in der Wolfschanze. Alle waren zur Begrüßung auf dem Flugfeld bei Rastenburg versammelt und der Duce war anscheinend sehr ergriffen von den ganzen Geschehnissen. Jedenfalls schüttelte er sogar uns vom Begleitkommando herzlich die Hand, wie alten Bekannten, die er lange nicht gesehen hatte. Die Atmosphäre war ohnehin immer besonders gewesen, wenn Mussolini Hitler besuchte. Es waren keine Treffen, die mit denen mit anderen Politikern vergleichbar waren. Die beiden Männer pflegten tatsächlich einen fast freundschaftlichen Umgang. Der als Mussolini-Befreier gehandelte Offizier Otto Scorzeni war an diesem Herbsttag in der Wolfschanze ebenfalls dabei. Er ließ sich ausgiebig feiern. Ich traf auf ihn, als er das Casino verließ und sich händeschüttelnd durch einige Kameraden arbeitete. Auch meine Hand ergriff er freudig. Mussolinis Befreiung gab allerdings nur einen kurzen Anlass zum Feiern. Die Russen hatten an der gesamten Ostfront die Initiative übernommen und gaben sie nicht mehr ab. Die Lage wurde immer bedrohlicher. Meine Kameraden diskutierten heftig über sämtliche Meldungen von der Front. Die Berliner Bevölkerung erlebte ab November 1943 schwere Bombenangriffe. Durch meinen Dienst im Führerhauptquartier konnte ich meine Lieben oftmals frühzeitig vor bevorstehenden Luftangriffen warnen. Über einfliegende Bomberverbände wurden wir in der Wolfschanze durch Görings Leute selbstverständlich zuerst informiert. Manchmal wussten wir schon von bevorstehenden Luftschlägen, bevor die Flieger in England überhaupt gestartet waren. Wir informierten uns untereinander sofort, und ich konnte Gerda in Berlin vor dem herannahenden Unheil warnen. Dieser Informationsvorsprung war natürlich viel wert, vor allem aber gab er einem ein natürlich recht trügerisches, aber in der Angst um die Lieben doch tröstendes Gefühl der Sicherheit. Manche Begebenheiten erschienen wie kleine Ausflüge in Friedenszeiten. Auf dem Weg zum Mittagessen ins Casino traute ich in diesen Tagen meinen Augen nicht. Kam da nicht Heinz Rühmann auf mich zu? Quacks, der Bruchpilot? Ja sicher, das war er. Ich hatte keine Ahnung, was er in der Wolfschanze tat. Die Kameraden wussten es auch nicht. Es war nicht so, dass wir vom Begleitkommando besonders informiert wurden über solche Besuche. Erst später erfuhr ich, dass Rühmann seinen neuen Film »Die Feuerzangenbowle« vorgeführt hatte, weil das Propagandaministerium damit ein Problem hatte und die Sache jetzt von höchster Stelle abgesegnet werden musste. Ob Rühmann den Film Hitler persönlich vorführte, weiß ich nicht. Zusammengesehen habe ich beide jedenfalls nicht. Anfang November 1943 fuhren wir von Rastenburg aus mit dem Führersonderzug nach München. Hitler hielt am 8. November dort seine alljährliche Gedächtnisrede im Bürgerbräukeller zu Ehren der Märtyrer der Bewegung. Dies sollte seine letzte Rede zum Jahrestag des Putsches sein. Der Glaube an den Endsieg war nun nicht mehr unerschütterlich. Der Krieg ist verloren. Das entwich im Herbst 1943 sogar Hitlers Mund. Ich habe es selbst nicht gehört, aber es sprach sich wie ein Lauffeuer herum. Der Kamerad, der mir davon berichtete, erklärte, Hitler habe das keineswegs im Gespräch geäußert, sondern mehr in sich hinein, wie zu sich selbst gesagt. Es gab aber immer wieder Strategien und technische Neuentwicklungen, an die man große Hoffnungen knüpfte. Besonders beeindruckt war ich von einer Vorführung neuer Flugzeuge auf dem Flugplatz in Insterburg, heute Tschernachowsk, in der Nähe der Wolfschanze gelegen. Hitler wurden in Anwesenheit von General Jodl und dem Konstrukteur Ernst Heinrich Heinkel Kampfflieger vorgestellt. Mit Jodl und Heinkel zusammen bezog Hitler Posten oben auf dem Hangar, ich stand mit zwei meiner Kameraden unten, nahe dem Rollfeld. Die Flugschau wurde eröffnet mit der sechsmotorigen Ju-390 und einigen viermotorigen Blohm- und Voss-Maschinen. Die Ju-390 hatte eine Reichweite von weit über 10.000 Kilometern, bevor sie wieder aufgetankt werden musste. Die Flugzeuge vollführten am Himmel ihre Kriegsspiele und wurden schließlich abgelöst von ein paar Nachtjägern. Danach stiegen zwei Düsenflieger in die Lüfte. Nur kurz konnte man ihren Flug verfolgen, dann verschluckten sie die Wolken. Schließlich kam der Höhepunkt der Vorführung, ein Raketenjäger. Ein Major verabschiedete sich bedeutungsvoll von Hitler und stieg in eine Kapsel an einer Abschussrampe. Meine Kameraden und ich starrten fasziniert und erwartungsvoll auf die Kapsel. Dann vernahmen wir plötzlich eine Explosion, einen ohrenbetäubenden Knall und weg war das Ding. Eine Zeit lang geschah nichts. Irgendwann gab es einen gewaltigen Donner, doch in der Richtung, aus der er kam, war nichts zu sehen. Ein großes, dreieckiges Etwas schwebte längs dem Donner voraus, an uns vorbei und langsam hernieder. Es schaukelte nach rechts und links und sah aus wie eine riesengroße Fledermaus. Keine 50 Meter von uns entfernt setzte es auf Kufen auf und neigte sich leicht zur Seite. Die Kapsel wurde nicht gleich geöffnet, sondern es fuhr ein Traktor heran und schleppte das Gefährt samt Major in den Hangar. Ich war beeindruckt. Irgendwelche besonderen Hinweise auf die Geheimhaltung gab es auch bei solchen Gelegenheiten nicht.